1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und freue mich gleich auf die erste Anruferin. Das ist nämlich die Katrin und die ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Katrin. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe da so ein kleineres oder ein größeres Problem. Ja, also ich war 14 Jahre verheiratet, das war nicht so toll, habe dann aber das Glück gehabt, nach 2 Jahren wirklich meinen Traummann kennenzulernen. Wir haben uns nach wenigen Tagen verlobt, nach kurzer Zeit die Hochzeit geplant, inzwischen sind wir 6 Jahre verheiratet. Mhm. Ja, lief alles perfekt. Aber seit 3 Jahren haben wir keinen Sex mehr. Das macht mich... Nochmal zur Einordnung. Diese 14-jährige Ehe, die lag ganz da davor. Und dann kam der Traummann. Richtig. So. Und jetzt habt ihr seit so langer Zeit keinen Sex mehr. Obwohl es dein Traummann ist. Ja. Wie erklärst du dir das? Also ich habe ihn oft darauf angesprochen. Er hat immer gesagt, lass mir Zeit. Es geht nicht an dir. Er zeigt mir auch, muss ich andersrum sagen, wirklich so oft am Tag seine Liebe. Ist ein ganz liebevoller Mensch. Ja. Wir drücken uns viel, wir küssen uns. Er streichelt mich in den Schlaf, sprich wirklich. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, aussetzen, aber, weil ich gerade, als du das erzählt hast, habe ich so ein bisschen hinhergerechnet, um welchen Mann es sich handelt, um die alte Beziehung oder die neue. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz... Nee, ist mir schon klar. Deswegen muss ich jetzt nochmal fragen, damit ich es auch ganz richtig verstehe. Ja? Mit dem Traummann, bist du jetzt wie lange insgesamt zusammen? 6 Jahre. Wie viel? 6. 6 Jahre. Ja. Gut. Und die erste Zeit lief das aber gut im Bett. Ja, die ersten 2 Jahre. Ja. Also er ist nicht der Mann, der jetzt, ist ja mal relativ, ne, wie oft man Sex haben mag oder will, so ganz toll viel Sex brauchte er noch nie. Mhm. Finde ich auch nicht so schlimm. Mhm. Wenn man jetzt einen Job hat, wo man sehr eingebunden ist und so, kein Problem. Aber wenigstens hatte man noch Sex. Mhm. Würdest du denn sagen, dass selbst in den ersten beiden Jahren die Leidenschaft sich relativ in Grenzen gehalten hat? Kann ich das daraus deuten, was du gerade gesagt hast? Aber nur was den Sex betrifft. Ja, genau. Was ist Sex betrifft, Und dann war das so von heute auf morgen, war es zu Ende oder hat es sich so allmählich so ausgedünnt? Man kann das ja im Nachhinein gar nicht mehr sagen, wann das angefangen hat. Weil man einfach nur drauf wartet, dass es wieder passieren könnte. Ja. Und so, jetzt hat er dir gesagt, er braucht Zeit. Für was braucht er Zeit? Er hat immer gesagt, er weiß nicht, an was es liegt. Es liegt nicht an mir. Er liebt mich ohne Ende. Mhm. Er sagt mir auch bis heute, dass es nach mir nichts mehr geben wird. Mhm. Und dass er mich in Anführungsstrichen nicht mehr losbekommen wird, weil ich bin seine Frau. Okay, das hört sich alles gut an, aber nun kommen wir der Sache dadurch nicht näher. Wie alt ist er? 43. Ist ja kein Alter. Ist ja kein Alter. Bist du sicher, dass er nicht fremd geht? Ja. Woher bist du daher da so sicher? Wir machen alles zusammen. Ja. Er hätte gar keine Zeit gehabt, ach so, jetzt irgendwo. Ach so. Und dann müsste er eher der Typ sein, der unwahrscheinlich so auf Sex steht, vordergründig, dass er jede Situation ausnutzt. Ich bin ja auch eine erfahrene Frau. Na, man achtet ja auch natürlich unauffällig drauf, wie verhält sich dein Mann, wenn du weg bist, wenn du nicht da bist oder er denkt, du bist nicht da, man äugelt da schon mal um die Ecke. Und da bin ich mir schon 99,9, sage ich natürlich nur sicher. Weil die Hände ins Feuer halten würde ich niemals für irgendeine ist Person. Klar. Wenn ihr so draußen auf der Straße seid, bemerkst du, dass du schon mal anderen Frauen nachguckt? Nee. Auch nicht. Ich bin nicht blind, muss dazu sagen. Ist das Verhältnis so offen, dass du ihn fragen kannst, ob er onaniert? Ja. Das tut er. Ja. Ah, also ist da ein sexuelles Bedürfnis? Ja, das macht mich also fertig. Weil ich gesagt habe, mein Gott, mir wird es schnell, wenn du sagst, ich würde gern, mag aber jetzt vielleicht nicht Sex aus irgendwelchen Gründen, weil ich fix und fertig bin, würdest du es tun für mich? Ich bin ja wirklich sehr, sehr offen, was das betrifft. Aber nichts. Nee, da schämt er sich. Würde er nie tun. Nein, ich meine, er macht, das ist klar. Aber also mir das zu sagen jetzt, ne? Nein, aber es passiert, ja genau, dass er gemeinsam onaniert zum Beispiel. Das wäre alles nicht möglich. Bitte? Das ist nicht möglich, nein. Das ist nicht möglich, nein. Aber es passiert überhaupt nichts zwischen euch beiden. Also sexuell gesehen nicht. Naja, da reden wir ja drüber, ja. Gar nichts, aber auch nicht so ein bisschen mal. Ein bisschen mal, wenn du das jetzt meinst, erfasst mir schon mal an den Busen oder streichelt mich das schon. Weißt du, wie oft er sich selbst befriedigt? Nein. Nee. Also, da ist irgendwas faul. Irgendwas ist da faul. Und ich meine, nach so langer Zeit kann er nicht kommen mit... lass mir Zeit oder weiß ich was, oder irgendwelche Ausreden, dass er beschäftigt ist, was auch immer. Bist du sicher, dass er heterosexuell ist? Nein. Nein? Nein. Nee. Das heißt, da gibt es vielleicht eine eventuelle Vermutung? Es gab ein Erlebnis, es war zwar Fasching und die waren auch alle betrunken, aber er hatte einen Kumpel... Und die beiden, also vor versammelter Mannschaft, die haben sich einen Zungenkuss gegeben. Ist schon auch für Fasching ein bisschen krass, ne? Dass das zwei Hetero-Männer machen. Irgendwie, ja. Ja, kann vielleicht mal im Eifer des Gefechts passieren, aber eher eigentlich nicht. War er besoffen? Und danach, war er besoffen? Zungenkuss, haben sie sich gegenseitig eine Zigarette ausgedrückt auf dem Handrücken für ewige Kumpel und die kennen sie schon seit dem Kindergarten, ne? Gut, das ist alles relativ irgendwie, ne? Also könnte man in der Richtung schon einen Verdacht hegen, dass er... Das habe ich ihm auch gesagt. Und was hat er darauf geantwortet? Er war total schockiert und empört und... Ja, klar. Und traurig. Ja. Er hat mir gesagt, dass er Angst hat, dass er seinen Mann nicht mehr stehen kann. Also es ist schon die Option, dass er vielleicht physische Probleme hat in der Richtung. Er hat viele, viele Jahre unter Tage gearbeitet. Okay, war er beim Urologen? Nein. Ich würde ihn gerne hinfragen. Ne? Ja, also mich macht das wirklich wahnsinnig, wenn ich sowas immer höre, dass die Leute den Mund nicht aufmachen und dass sie nichts unternehmen. Ich finde es auch dir gegenüber, der Partnerin, komplett respektlos. Du liebst diesen Mann, er liebt dich, sagt er. Du bist eine 45-jährige Frau, die ihre Bedürfnisse hat und er lässt dich vollkommen in Ruhe und im Nebel stehen, im Regen stehen. Ich eigentlich gar nicht, ja. Ja, so. Verdammt nochmal, da muss er sich irgendwie am Riemen reißen und zumindest dir zeigen, dass er etwas verändern will, indem er zum Urologen geht, dass er zumindest körperlich alles abcheckt. Ja. Wenn das nichts nutzt, dann geht dann, dass er, dass man sagt, okay, dann gehen wir beide zusammen zu einer Beratung, in eine Beratungsstelle. Da sitzt ein Fach. Ja, da sitzt ein. Will er auch nicht wahrscheinlich, ne? Er hat nicht wirklich Nein gesagt. Also ihr macht auch zu schaffen. Es ist nicht so, dass es so tut, als ob es ihn überhaupt nicht juckt. Aber... Bist du denn so weit, dass du manchmal denkst, Mensch, ich habe einfach Bock auch mal wieder auf Sex. Ich gehe fremd? Nee. So weit ist es noch nicht. Weil der Sex mit dem anderen, der gibt mir nicht dazu. Lieber Verzeihung, mach es mir selbst. Verstehe, okay. Ich will einfach Sex... Mit ihm. Mit meinem allerliebsten Hasi. Ja, aber der Hasi ist aber ein bisschen lahm, Mensch. Oder, ja. Oder er hat Angst. Vielleicht das hat er ja so in gewisser Weise angepasst. Ja, oder er hat wirklich irgendwas zu verbergen und hat wahnsinnigen Schiss, dass das irgendwie alles ans Tageslicht kommt und das ganze Leben durcheinander bringt. Ich bin die toleranteste Frau dieser Welt. Ohne Mist. So, ich finde, du solltest da du hast alles recht, Druck zu machen. Druck dahingehend, dass du sagst, pass mal auf, für mich ist das ein großes Problem. Ich habe das Bedürfnis, ich möchte mit dir auch schlafen. Du bist mein Mann, du bist meine große Liebe, ich möchte mit dir schlafen. Und ich möchte wissen zumindest, warum das nicht geht. Lass es uns zusammen angehen. Vorab einmal check beim Urologen, ob es körperlich alles funktioniert. Wenn das gegeben ist, dann gehen wir zusammen in eine Beratung. So, und dann gucken wir weiter. Gute Idee. Musst du machen, Katrin. Danke nochmal. Ja, also du kannst ja jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so nee, reden. Das geht gar nicht. Nee. Ich hätte auch nie angerufen, wenn du kein Mann wärst. Mhm. Du kannst es als Mann, denke ich mal, eher nachvollziehen. Es gibt so viele Frauen, die sind froh, wenn sie keinen Sex haben mit den Männern. Mhm. Furchtbar traurig. Ja, ich wollte halt einfach nochmal wissen. Sag mal, fällt mir gerade noch ein, Nachfrage. Hast du irgendwann mal was mitbekommen, dass er zum Beispiel im Internet sich Pornosachen anguckt? Machen nur alle Männer. Das macht er aber auch. Ich nehme das schon mal an, ja, kein Mann. Also ich glaube, wenn er das nicht machen würde, würde ich mir Sorgen machen. Ja, ja. Er macht das jetzt nicht auffällig, aber ich denke mal schon, dass es sich vielleicht ab und zu sowas aufruft. So, wir sind uns einig. Du musst was unternehmen, du musst Druck machen. In diesem Fall finde ich Druck machen völlig in Ordnung. Das ist legitim und ein gutes Recht. Ja, ich habe 3 Jahre gewartet. Also so. Ich glaube, es ist an der Zeit, wo ich dann mal sagen kann, ja. Eine sehr geduldige Frau, die 3 Jahre wartet. Jetzt richtig. Werde ich dich gleich nochmal zurückrufen lassen von meiner Psychologin. Die gibt dir noch eine Beratungsstelle in deiner Umgebung an die Hand. Das ist ganz lieb. Ne? Dann hast du was direkt vorzuweisen und dann kannst du sagen, hier, können wir hingehen. Liebe Katrin. Ich danke dir, ganz toll. Alles Gute, sehr gern geschehen. Alles Gute wünsche ich dir. Fühl dich gedrückt und gebussiert. Dankeschön, meine Liebe. Tschüss. Danke dir ganz lieb. Ciao. Ciao, ciao. 0800 220 5050. Hier ist Stefan. Stefan ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo. Stefan, um was geht's bei dir? Ja, es geht um den 25-Jährigen, der vor ein paar Tagen bei dir angerufen hat. Ja, gib mir mal ein Stichwort. Das Alte allein assoziiert mir noch keine Geschichte. Ja, die Hure Deutschlands oder was er gesagt hat. Ah ja, das war ein junger Mann, der als männliche Prostituierte, Edelprostituierte, Prostituierte, ja, genau. Arbeitet. Ja. Ja. Ja, und mir ging es genauso. Also, und ich bin jetzt Rentner. Also, wo er zu dir gesagt hat, also mit 35 Jahren wollte er gerne ein Haus haben und so und dies und das. Ja. Und ja. Also du hast auch wie sagt man es eigentlich richtig? Stricher darf man nicht sagen. Ja, also es war bei mir damals so, dass ich mit 18, also mit 14 wusste ich schon, dass ich schwul bin und so. Und ja. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Dann war das so, dass, also schwul, den Namen kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Und dann hat sie das so hingezogen und mit 18 bin ich dann nach Hamburg gefahren. Ja. Mit meinem Koffer und so und dann bin ich in so eine, weil ich endlich mal einen kennenlernen wollte. Mhm. Und dann bin ich in so eine Bar reingegangen, wo dran stand, jeden Tag neue Männer, jeden Tag neue Jungs. Mhm. Und ja. Und wusstest du, was das für eine Bar war oder bist du da sehr naiv reingegangen? Ich bin da sehr naiv reingegangen, ja. Und ich wusste ja klar, dass das ein Puff ist oder irgendwie sowas, ja. Ah, ja. So, und dann hast du da gleich angeheuert oder haben die dich angesprochen oder wie? Nein, ich bin da mit dem Koffer rein und dann habe ich da an der Bar, ich hatte nur 100 D-Mark und dann kriegte ich immer einen nach dem anderen ausgegeben und so. So. Und dann habe ich den Wert dann gesagt, also so langsam ist das ein bisschen gut, sage ich, weil ich nicht wusste, ob ich das bezahlen muss und so. Und dann sagt er, das geht alles aufs Haus und so. Ja. Und dann quatschte mich dieser Typ an und dann ging der mit mir zu, hat mich gefragt, ob er mit mir essen geht und zum Chinesen und so. Oh ja, und dann bin ich mit dem essen gegangen und dann hat er gesagt, dass er einen Job für mich hat und dass ich bei ihm vorm Tresen arbeiten sollte und die Leute zum animieren musste zum Trinken und so. Verstehe. War das der Einstieg in die Prostitution? Ja, genau. Ja. Das hat dann gar nicht mehr lange gedauert und du warst männliche Hure. Halbes Jahr später. Wollten die Leute dann nicht nur was zu trinken, sondern auch Verstehe. Mich. Ja. Also ganz früh angefangen und du hast du auch so im Edelbereich gearbeitet, wie der Anrufer neulich? Ja, genau. Ja, das heißt, du hast sehr viel Geld verdient in der Zeit? Ja. Also es war so, dass die Leute, es war in diesem Lokal war das nachher so, dass wir uns ausziehen mussten und Leute und, also wir waren 12 Jungs, im Alter von 18 und 20, 22 Jahren. Mhm. Und wir mussten uns ausziehen und die Leute haben uns ausgesucht. Ach so. Mhm. Und die haben, da ich rothaarig bin, war ich immer dabei. Wie viel, was hast du mit dem vielen Geld gemacht, was du verdient hast? Meine Eltern und meine Oma habe ich dann das Geld geschickt und so. So, und heute bist du 40 Jahre und bist Rentner, sagst du? Genau, ja. Bist du krank? Ja, ich bin psychisch krank, ja. Psychisch Weil krank auch? Also es war so nachher, dass ich bin immer abgehauen und dann haben sie mich geschlagen. Ja. Und haben mir die Füße gebrochen, die Finger gebrochen und ach, weiß nicht alles und die Rippen und so. Und Wie lange hast du denn in dem Milieu gearbeitet überhaupt? Bis zu welchem? Wie lange hast du denn in dem Milieu überhaupt gearbeitet? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Also da warst du nicht mal 30. Genau. Und was ist jetzt in den letzten 10 Jahren passiert? In den letzten 10 Jahren war ich eigentlich nur im Krankenhaus oder Ach so. Irgendwie. Ach so, das heißt, du warst schon ein gebrochener Mensch nach diesen 7 Jahren. Ja, genau. Ja. Ja, man hat mir sehr weh getan da immer noch. Und von dem Geld, was da ist nichts übrig geblieben bis heute, für heute? Nee, das meiste haben die ja genommen. Ach so. Also hast du gar nicht so sehr viel also da verdient. Also deswegen, wie der Typ da angerufen hat, er nimmt 200 Euro und so. Wir haben damals 180 gekriegt, D-Mark. Mhm. Oder 80 Euro oder 50 D-Mark. Mhm. Na gut, also, die Zeiten sind anders und es kommt sicher auch darauf an, wo man arbeitet. Wenn du heute diese Zeit bewerten solltest, wie fällt dein Urteil aus? Ja, sehr schlimm war das, ja. Mhm. Also dein Leben ist zerstört, dein Leben ist kaputt dadurch. Das Einzige, was ich diesen Typen da, diesen 25-Jährigen da an, was er gesagt hat, dass es meistens verheiratete Leute sind und die Kinder haben und sowas. Das stimmt. Hm. Hm. Also wie ist denn damals dann dein Ausstieg passiert? Bist der Ausstieg passierte, dass in diesem Etablissement da, wo ich gearbeitet hatte, dass sie auch mit Drogen gehandelt haben und so. Und da eine Razzia war, und ich dann da rausgekommen bin, dann zur Davidswache gegangen bin in Hamburg und mich gesagt habe, dass ich Hilfe brauche. Ach so, ja. Und die wurde dir dann auch gewährt, diese Hilfe? Ja, genau. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Hattest du denn selbst auch Drogenprobleme in der Zeit? Nee, gar nicht. Das nicht. Warst Nur ich musste immer viel trinken. Ne? Warst du aber psychisch schon so labil und fertig, dass man dich dann in ein Krankenhaus geschickt hat? Ja, genau. Und du warst die ganze Zeit, während du als Stricher oder Hure, wie man das immer nennen mag, gearbeitet hast, in diesem einen Haus, in diesem einen Etablissement. Ja, das war ja das Schlimme. Mhm. Ne, also ich war, dann mal war ich 6 Wochen in der Dominikanischen Republik oder ich war in Mallorca oder ich war sonst wo. Mhm. Ich wurde immer nach diesem ganzen Stricher sein, ja. Sonst war das immer so ein paar Tage mal hier, mal da. Ja. In Hamburg irgendwo oder in Penneberg oder sonst wo. Stefan, wie war das denn, was ich gerade noch fragen wollte? Du warst dann da raus aus diesem Haus und bist ins Krankenhaus gekommen. Aber irgendwann bist du aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie hast du denn dann gelebt und von was hast du dann gelebt? Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Naja, also, du bist ins Krankenhaus gekommen. Ja, genau. So, und dann habe ich denen das alles erzählt. Ja, dann bist du irgendwann wieder entlassen worden aus dem Krankenhaus. Und dann, von was hast du gelebt? Ja, dann wurde man untersucht und so. Und dann wurde Rente eingereicht. Ah, da war es aber schon sehr schlimm. Das ist mir jetzt dann auch schon klar. Hast du heute auch noch posttraumatische Belastungsstörung? Ja. Hast du heute auch noch ein Alkoholproblem? Nee, das nicht mehr. Seit 4 Jahren trocken. Sehr gut. Aber seelisch geht es dir nicht gut? Überhaupt nicht. Mir geht es sehr schlecht, ja. Hast du nahe Menschen um dich herum? Gar nicht. Ich habe überhaupt keinen sozialen Kontakt, gar nichts. Ja, du bist ein einsamer Mann. Ja, genau. Und diese Arbeit... Und auch keinen Freund, was ich mir sehr wünsche. Du bist ja so das Alter, 40 jetzt. Bist du körperlich zumindest gesund geblieben? Oder hast du dir eine Infektion zugezogen? Nein. Nee. Du, Gott sei Dank das nicht. Mhm. Hast du denn jemals eine ausgiebige und intensive Therapie gemacht? Ja, psychosomatisch, ne? Ja, hat aber nichts so gebracht. Nee, überhaupt nicht, nee. Ja. Ja, ich habe das immer wieder dann wieder abgebrochen und weil das so schlimm war. Und diese ganzen Erinnerungen und weil man mir, also ich wurde einmal untersucht und da hat ein Arzt zu mir gesagt, also das kann ja wohl nicht wahr sein, Rippe gebrochen, dies und das und das. Und wie dann die Finger und diesen, und dann habe ich denen das erzählt, einen wildfremden Menschen, was mir passiert ist und so. Ja. Und jedes Mal ist das so, dass ich das irgendeinem erzähle Stefan, ist es auch noch so, dass viele Leute das auch gar nicht glauben. Mhm. Naja, ich glaube dir das schon. Du hast ja auch gerade etwas Dramatisches gesagt, dass man dir in dieser Kneipe oder in dem Puff, Männerpuff, die Füße gebrochen hat. Ja. Warum? Ja, weil ich immer weggelaufen bin. Als Strafaktion? Als Strafaktion, ja. Das ist ja unfassbar. Also ganz zuletzt haben sie mir die Zähne ausgehauen. Also das Gesicht haben sie immer eigentlich geschont. Weil sie damit Geld verdienen wollten. Ja, genau. Mhm. Und dann hatte ich 6 Wochen Ruhe, dann haben sie mich in ein Hotel geschickt, wo ich dann wieder gesund wurde. Dann, wenn ich wieder weggelaufen bin, haben sie mich so schwer geschlagen, ja. Dass du dann immer wieder dahin gegangen bist, wundert mich. Ja, weil ich ja nicht wusste, wohin. Also, Also eine ganz furchtbare Zeit mit schlimmsten Erniedrigungen bis hin zu körperlichen furchtbaren Schmerzen, die man dir zugefügt hat. Und deswegen hat mich das so berührt, dass dieser Typ, der sich vor 3 Tagen angerufen hat, das alles so lustig findet und alles so gut und so. Aber das kann denen auch passieren. Ja. Ich hab ihm das ja auch gesagt, dass er sehen soll, dass er da rauskommt und sein Leben anderweitig auf die Beine stellt. Das tut mir sehr leid, Stefan, was dir passiert ist. Und ich glaube, wir können uns alle jetzt mal so eine leichte Vorstellung machen, was du, aber wirklich auch nur eine leichte Vorstellung machen. Und jetzt, weißt du, wenn ich jetzt auch, deswegen, ich habe ja angerufen, ich habe dich schon vor ein paar Tagen mal angerufen, aber da habe ich gedacht, jetzt, das muss man mal sagen, dass es auch anders laufen kann. Absolut. Ne? Finde ich also richtig. Finde ich auch als Warnung sehr gut für Jungs, die vielleicht so irgendwie in dieses Milieu reinrutschen. Ja. Das ist alles schon mit äußerster Vorsicht zu genießen. Und so auch jetzt so, mit wenn man mit Ärzten redet oder so, die meisten Leute, kannst du sagen, was du willst, die glauben an das gar nicht. Ja. Also ich glaube es dir hundertprozentig. Das höre ich schon in der Art und Weise, wie du das erzählst und in deiner Stimme, dass du sehr fertig bist und sehr, sehr angeschlagen. Ich würde nie lügen deswegen. Also. Ich möchte gerne, dass du jetzt noch von uns eine vernünftige psychologische Beratung kriegst, was du vielleicht doch noch machen könntest. Ja. Man sollte nie aufgeben. Ja, manchmal ist das so. Ja. Ich bin schon sehr stark. Also. Ne. Stefan, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin Magdalena gleich angerufen. Okay, alles klar. Ich wünsche dir trotz aller Schwierigkeiten von Herzen alles, alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne, Stefan. Auf Wiederhören. Okay, ciao. Tschüss. Freue mich sehr, begrüßen zu können. Die Inge. Und die Inge ist 77. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Inge. Hallo. Über was reden wir? Wir reden jetzt schon das dritte Mal zusammen. Sag bloß. Und um was geht es? Also es geht darum, ich habe 1981 von meiner Tochter ein Kind gekriegt, was sie nicht betreut hat. Das ist dann übers Jugendamt gegangen und ich habe dann das Sorgerecht gekriegt. Ja, wie alt war das Kind, als das zu dir kam? 10 Tage. 10 Tage? Ja. Von deiner Tochter? Von meiner Tochter. Die hat das Kind hergebracht, die hat gesagt, da ist es und da bleibt's. Ach. Hat sich nicht drum gekümmert. Überhaupt nie? Nie. Die hat das Kind nie... Ab und zu kam sie vorbei, aber Muttergefühle hat die keiner hergegeben. Was war denn dein Verhältnis damals zu deiner Tochter? Ja, gutes Verhältnis. Gutes Verhältnis? Bloß ist halt viel ausgegangen, viel fort. Aber warst du nicht schockiert, dass deine Tochter sich ja, so verhält? Ja, sicher wohl. Aber bevor ich das Kind weggegeben hätte, dann habe ich die Vormundschaft übernommen. Das heißt, das Kind ist dann bei dir 1981... ab 1981 aufgewachsen. Aufgewachsen. Das ist heute eine erwachsene junge Frau. Ja. Ja. Und das Schöne kommt noch. Die habe ich dann großgezogen, bis sie 18 Jahre wurde. Mhm. Und dann hat sie einen kennengelernt. Und ich habe dann erfahren, dass es ein Drogendealer war. Mhm. Und mit dem ist sie auch auf die Drogendealer-Seite gekommen. Hat Drogen genommen. Hat Drogen genommen, auf die falsche Seite, ja. Mhm. Hat Drogen genommen. Mhm. Und das ging Jahre, mhm, wo sie die Drogen genommen hat. Wir hatten nicht viel Umgang mit ihr gehabt, wenig. Also sie kamen dich da auch kaum mehr besuchen? Nee, selten. Ja. Wenn ich nie einmal zu ihr gegangen bin, sie selber gar nicht. Ja. So, dann ging es weiter. 2005 hat sie ein Kind gekriegt. Mhm. Mit Drogen. Jetzt sag bloß nicht, dass du dieses Kind auch noch aufziehst. Ja, das kommt noch schöner. Den Jungen, der ist jetzt 5. Mhm. Und 2007 hat sie noch einmal ein Kind gekriegt. Mhm. Ein Mädchen. Mhm. Aber ohne Drogen. Mhm. Das war gesund. So. Der Junge nicht gesund? Ist der Junge nicht gesund? Doch, der ist gesund, aber der ist hyperaktiv. Hyperaktiv, naja. Ja. Okay. Mhm. So ist er gesund und kräftig. Mhm. Und das Mädchen ist dann im Dezember 2007 geboren. Mhm. War sie auch wieder unter Drogen gestanden. Mhm. Und hat sie Behandlung gehabt. Und musste zur Therapie. Mhm. So, jetzt hat sie 2 Kinder gehabt. Sie wusste nicht, wo die Kinder hin sollten. Aber hattest du nicht gerade gesagt, dass das zweite Kind nicht außerhalb der Drogenzeit geboren wurde? Na, zu der Zeit, also... Am Anfang, glaube ich, hat sie noch genommen, aber wo sie dann von den Test gemacht hat, dann hat sie aufgehört. Ah ja, so. Also das Kind, das Mädel hat gar nichts abgekriegt. Was ist der Stand der Dinge und warum rufst du mich an, Inge? Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich das Mädchen vom Jugendamt gekriegt. Da war die Kleine 8 Wochen alt. Ich wollte es nicht haben, das ist so fremde Leute, die kommen wieder ins Heim, das sollst du hin. Hat sie gesagt, Mama, die hat die Mutter zu mir gesagt, sagt sie, Mama, würdest du die Kleine nehmen? Mädel, habe ich gesagt, ich wäre im März 75, wie stellst du das so vor? Mhm. Ich habe Vertrauen zu dir und du nimm es halt. Das ging dann übers Jugendamt, übers Amtsgericht und habe dann die Erlaubnis gekriegt, das Kind zu kriegen. Mhm. Habe ich das Kind großgezogen? Ja, da groß. War sie, groß ist es noch nicht. Nein, bis zum zweiten Lebensjahr, also 2 Jahre war es. Ja, ja. Und dann hat das Jugendamt gesagt, die Kinder müssten zur Mutter zurück. Mhm. Jetzt kommt der Hammer. Jetzt habe ich wieder erfahren, dass sie schon wieder Drogen nimmt. Mhm. Trotz der 2 Kinder. Mhm. Und weil ich ihr die Vorwürfe gemacht habe, wie sich ihr Leben vorstellt, hat sie vollständig abgeblockt bei mir. Ich krieg das Kind nicht mehr zu sehen. Und das ist das, was mich... Wo ist denn, Moment, wo ist denn jetzt dieses Kind, was du, dieses Enkelchen... Bei ihr. Bei ihr. Mutter. Die ist momentan in so einem Programm, Monogramm oder... Also dieses Kind, was du 2 Jahre aufgezogen hast, von deiner Enkelin, das ist also dann deine Urenkelin. Mein Urenkelin, genau, das, ja. Das ging dann wieder zurück an die Tochter, an die Enkelin? Und jetzt leben die beiden Kinder, also auch dieses Mädchen, bei der Enkelin? Ja. Und du darfst es nicht sehen, oder wie? Ja, die blockt vollständig ab, weil ich ihr Vorwürfe gemacht habe. Was ging nämlich nicht an, was sie macht, und sie ist alt genug. Mann, was sind denn das für Verhältnisse? Du ziehst dieses Kind groß, deine Enkelin, dann übernimmst du noch im hohen Alter von 75 die Verantwortung für so einen kleinen Wurm. Jürgen, ich war ja 24 Stunden rund um die Uhr mit dem Kind zusammen. Glaube ich, ja. 2 Jahre. Ja, ja. Das ist, als wenn es meins wäre. Ja, ja. Ich hänge an dem Kind. Das heißt, das tut dir jetzt sehr, sehr weh, dass du die Kleine nicht sehen kannst. Ja, genau. Weil es... kann keine Nacht schlafen. Ja. Was ist denn mit deiner Enkelin los? Was ist denn das für ein Mädchen, dass die so ist eine bildhübsche Frau. Ja gut, das heißt nichts. Ja, eben. Und Männer wie Sand am Meer kriegt sie. Und sie selbst meldet sich bei dir auch gar nicht? Jetzt überhaupt nicht. Ich war vor 14 Tagen mal dort. Sie wohnt ja 60 Kilometer weg von mir. Und da habe ich Sehnsucht gehabt nach der Kleinen, weil sie weder anrufen noch sonst was macht. Ja. Und habe ich eben gesehen, dass sie wieder Drogen nimmt. Aber sie hat dich immerhin reingelassen in die Wohnung. Ja, ja. Das schon. Und wie war denn die Stimmung zwischen euch, als sie dich gesehen hat? Ja, die war ganz baff, wie ich vor der Tür stand. Ich sah, warum rufst du nicht einmal an? Warum lässt du das Kind nicht einmal ans Telefon? Du weißt, dass das Kind so an mir hängt. Sobald die Kleine am Telefon ist, Jürgen, das müsste es wohl hören. Meine Omi. Also ganz dramatische Zustände. Du sagst, sie nimmt wieder Drogen. Welche Drogen nimmt sie eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass sie jetzt momentan ist sie in einem Programm drin. Das heißt, wie heißt es? Methadon? Ja. Methadon-Programm, ah ja. Ja. Das heißt, sie hat vorher Heroin genommen. Ja, also alles. Hardcore, alles heftigste Geschichten. Ich wundere mich, dass das Jugendamt ihr die Kinder lässt. Das wundert mich in der Situation. Ja, eben. Aber darum habe ich wieder Angst, wenn ich wollte schon aufs Jugendamt gehen. Aber da schädige ich die Kinder, da kommen die Kinder weg. Und dann werde ich die Kleinen auch nie mehr wiedersehen. So, jetzt lass mich fragen. Ich muss an deine Verantwortung als sehr erwachsene und reife Frau appellieren. Glaubst du, jetzt sag es mir ganz ehrlich, glaubst du, dass deine Enkelin fähig ist und imstande ist, die beiden Kinder, die sie jetzt hat, groß zu ziehen und denen einen Alltag zu organisieren? Also, sie hat eine Betreuerin vom Jugendamt, die in der Woche dreimal hingeht zu ihr. Ach so, da ist jemand eingeschaltet. Macht Kontrolle, ja. Okay. Schaut den Kühlschrank, ob die Kinder auch zu essen kriegen. Sie ist verpflichtet, jeden Tag die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Okay, dann hat das Jugendamt ein Auge drauf, dann bin ich schon beruhigt. Ja. Von früh um 8 bis nachmittag um 4 sind sie beide im Kindergarten. Das heißt, es müsste sich irgendwie eine Konstellation ergeben, dass deine Enkelin sich wieder dir mehr öffnet. Richtig. Dass die Kleine, deine Urenkelin, auch dann wieder zu dir kann und ihr Kontakt haben könnt. Ich bin ja noch immer rüstig, Jürgen, ich kenne sie auch, groß sie noch. Naja, das muss ja nicht sein. Aber es wäre schön, wenn sie dich ab und zu besuchen könnte, vor allen Dingen, wenn die Kleine so an dir hängt. Sag mal, die Frau von dem Jugendamt, kennst du die? Kenne ich. Die kennst Betreuerin. Du? Ja, die Betreuerin, genau. Ja. Könntest du mit der nicht mal reden und mal gemeinsam mit ihr beraten, wie man vielleicht so ein bisschen Einfluss auf deine Enkelin nehmen könnte? Ich will jetzt erst einmal sehen, dass ich wieder richtigen Kontakt mit ihr kriege. Ich versuche es halt jeden Tag wieder. Ja. Dass sie dann sagt, ist gut, Mama, wir vergessen alles, was da war. Okay. Mach es vorsichtig. Ja. Mach ihr keine Vorwürfe, dass alte Wunden aufgerissen werden, sondern sei freundlich. Letztendlich machst du das ja alles dann halt auch für die Kleinen und für die Kinder, damit die wieder einen Kontakt haben zur Oma, zur Uroma. Genau, so Mann, da hast du in deinem Leben schon eine ganze Menge geleistet, Inge. Ja. Und ich bin immer noch platt über deine Tochter, wie die sich damals verhalten hat. Ja. Wie ist denn die heutzutage drauf? Hast du mit der Kontakt? Ja, ständig. Immer. Aber die kümmert sich auch nicht um ihre Tochter und um ihre Enkelin. Null. Ja, die sagt, ich habe mir die Vorwürfe auch gemacht. Ich habe gesagt, kannst du mit deiner Tochter nicht mehr reden? Aber Jürgen, das ist Kontakt zwischen den beiden. Das ist, als wenn sie Freundinnen wären. Ja. Ist kein Mutterkontakt da. Ja, wenn es noch so wäre, ein freundschaftlicher Kontakt. Ich vermute mal nicht mal das. Denn sie scheint ja überhaupt gar keine Empfindung für ihre Tochter zu haben, deine Tochter. Ja. Ja, ich ich habe gesagt, kannst du nicht mit ihr reden? Ach, ich muss mich dann ja ein. Das ist ihr Leben und sie muss sehen, wie sie fertig wird. Also ich fand das ja richtig, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, du machst das intuitiv schon richtig. Versuche vorsichtig den Kontakt zu deiner Enkelin wieder aufzubauen, damit vielleicht hat dieses Methadon-Programm ja auch doch eine gute Wirkung und sie normalisiert sich wieder und das Leben wird normaler und dass ihr einfach einen gesunden, normalen Kontakt miteinander habt. Das wäre ja erstrebenswert. Ja. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, Inge. Das wünsche ich danke dir, Jürgen. Ja. Ich habe ja hintenrum erfahren, dass sie in Therapie wieder will. Ist ja gut so. Sie hat gesagt, sie wartet noch 2 Monate, wenn das nicht hilft in dem Programm, wo sie jetzt drin ist. Ja, ja. Dass sie nicht abkommt davon. Ja. Dann will sie noch einmal so eine Therapie mit. Na, aber das hört sich doch alles schon mal ganz gut an. Ja. Ne? Also wollen wir mal gemeinsam die Daumen drücken, dass sich das wieder einrenkt und dass du vor allen Dingen deinen guten Kontakt zu deiner Urenkelin haben kannst. Genau, so ist es. Ich wünsche es dir von Herzen, liebe Inge. Ich bedanke mich, Jürgen. Alles Gute von Herzen. Und schöne Grüße an deine Leute da drin. Die sind da sehr, sehr freundlich. Das richte ich sehr gerne aus. Vielen Dank, Inge. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit um 1.38 Uhr und 13 mit Norbert. Und der ist 53. Guten Morgen, Norbert. Ja, guten Morgen, Domian. Norbert, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Prostata. Prostata? Ja, das ist für mein Alter eigentlich noch ein bisschen jung oder früh. Mhm. Was hast du denn mit der Prostata? Ja, die ist mir entnommen worden, weil ich hatte also einen Krebs, so einen ernsthaften Krebs. Ein was für ein Krebs? Ja. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Was für ein Krebs? Also einen ernsten Krebs. Ein Tumor in der ein Prostata. Tumor. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, und der musste raus. Mhm. Und da gibt es so einen PSA-Wert, der umstritten ist, aber naja, auf jeden Fall, man hat mir den Prostata entnommen. Mhm. Und wann war das? Das ist vor 2 Monaten. Ach so, so frisch alles. Ja, 2,5 Monaten ist der entnommen worden. Ich habe dann auch eine Reha anschließend gleich gemacht. Diese Operation übrigens hat ja auch Oskar Lafontaine hinter sich. Genau. Er hat ja auch die Prostata ganz entfernt bekommen. Wie geht es dir heute, Norbert? Ja, eigentlich sehr gut. Also wenn ich jetzt so das höre, was anderen passiert, geht es mir sehr gut. Kannst du ganz normal zur Toilette gehen? Ich kann ganz normal zur Toilette gehen, ja klar. Aber ich habe natürlich Einlagen. Einlagen, das heißt? Das heißt, ich wechsle die eigentlich zweimal. Also morgens nehme ich eine frische und abends Das sind so eine Art Toiletten. Das sind so eine Art Windeln. Ja. Das heißt, der Schließmuskel der Blase funktioniert nicht mehr so richtig. Nee, du hast also, das habe ich mir auch erklären lassen, also eigentlich im Grunde 3 Schließmuskel. Mhm. Und bei so einer Prostata-Operation werden dir 2 weggenommen. Ach so. Die Prostata und also vor der Prostata und die Prostata selbst ist eigentlich ein Schließmuskel und dann hast du nur noch einen. Ja, das heißt, lass mich fragen, weil ich es nicht genau weiß. Das heißt, du kannst ein wenig den Urin halten, aber nicht komplett halten. Das tropft immer so ein bisschen raus. Ja, aber du kannst halt üben. Da gibt es Beckenbodenübungen, die sind eigentlich sehr praktisch. Ja. Nicht nur für mich, eigentlich auch für jeden Menschen oder jedermann sollte da eigentlich üben, damit du später mal überhaupt die Möglichkeit hast, wenn du inkontinent wirst, selber das zu steuern. Ja, wenn du mal das später 60, 70 bist, das trainiert nicht mehr hin. Ja klar, das trainiert natürlich kein gesunder Mensch, nur weil es irgendwann mal passieren könnte. Die Prostata aber das ist komplett. Ist gar nicht, ja, das ist gar nicht? Gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist natürlich, dass es natürlich mit dem Sex nicht mehr klappt. Ja, da wollte ich dich genau jetzt drauf ansprechen. Heißt das, dass man keine Erektion mehr bekommt? Also, mein Problem, oder sagen wir mal, es war, mein Krebs war so schwerwiegend, dass die Ärzte gesagt haben, wir müssen das umliegende Gewebe, sprich die Nerven, mit rausnehmen. Ach so. Und wenn die Nerven raus sind, dann kriegst du halt keinen keine Erektion mehr. Gar nichts mehr. Also keine Erektion, aber so von der Lust her hast du schon Interesse an Sexualität. Die Libido, die ist da, aber du kriegst keine Erektion. Genau, ja. Und das ist eigentlich mein Problem, dass ich... Bist du verheiratet? Nee, ich habe einen Freund, also... Ja. Das hat damit aber nichts zu tun, ich meine... Naja, wie geht der Freund denn damit um? Ja, also der ist ein super Mensch. Also der sagt, wir haben da überhaupt kein Problem mit und wir leben da locker mit weiter. Nur, wie ich schon gerade gesagt habe, der ist 8 Jahre jünger. Ein bisschen noch. Nun gibt es doch, wie ich so grob informiert bin, da so einige Tricks und Mittelchen, wie man auch dann eine Erektion hinbekommt, durch Injektionen zum Beispiel. Hast du dich ja beraten lassen von einem Urologen? Ja, natürlich, klar. Und also ich bin ein pingeliger Mensch. Ich glaube, ich würde mir nie eine Spritze geben lassen. Ich weiß auch, die sind sehr, sehr, sehr dünn, diese Spritzen. Dann gibt es auch andere Sachen, was wo man in die Harnröhre was ein... Die Spritzen sind dünn? Wie meinst du das? Ja, also so ganz feine Spritzen wie... Ja, die muss man sich selbst dann in den Penis injizieren, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja, eben. Und das würde ich never ever machen. Ne? Ja, gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit, oder noch eine Möglichkeit, mit einer Pumpe zu arbeiten. Ja. Und also, aber für mich, das ist nicht mein Thema. Ich bin ein Mensch gewesen, der immer ein Macher. Ja, ich bin also nur. Na gut, aber wenn du jetzt sagst, da ist eine Libido da, du hast Lust auf Sex. Ja, natürlich. Du möchtest auch mit deinem Freund weiter Sexualität erleben. Greift man denn dann doch nicht auf diese alternativen Methoden zurück oder freundet sich damit an, über die wir gerade gesprochen haben? Denn ja, dann funktioniert es ja wieder. Man kommt ja erstmal noch gar nicht so einfach daran. Und gut. Na gut, das kannst du dir ja von einem Arzt erklären lassen, wie man da ankommt. Klar, selbst wenn es dann irgendwann funktioniert. Ja. Also ich bin ein Typ, der immer ein Macher war. Ich habe also immer mein Leben in der Hand gehabt. Ich war der Mensch. Ich war der, sagen wir mal, der Macho, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist jetzt angeknackst. Ich bin wirklich, mir haben sie wirklich die Füße weggezogen. Ja. Also das heißt, so in deiner männlichen Identität bist du richtig angeschlagen. Absolut. Verstehe. Absolut. Ja, kann man auch verstehen. Ja. Kann man verstehen. Also ich versuche alles nur zum Beispiel, ich habe also jetzt vor 4 Jahren habe ich meinen Freund kennengelernt, vor 3 Jahren bin ich nach München gezogen und ich habe hier einen super Job gefunden. Ich habe alles bestens, ja, und dann kommt sowas und das haut einem richtig die Füße weg. Was hast denn du beruflich gemacht oder machst du beruflich? Ja, ich bin Elektroinstallateur, mache jetzt super einen Job in ja, wie soll ich sagen, Abwasserheberanlagen. Okay, also... Spielt keine Rolle. Nee, spielt keine Rolle. Ja, sag mal, aber ich werde gut bezahlt. Ich habe eine super, super, super Sache. Kannst du denn jetzt wieder in deinen Job reingehen? Ja, ja. Das geht schon. Ich habe gerade so eine Anlaufphase wieder, dass ich so 4 Stunden, 6 Stunden die Woche... Sag mal, Norbert, wenn man so eine schwere Krebs, das ist ja eine sehr schwere Krebsoperation, die du ja hinter dir hast, da ist jetzt erstmal die Hauptgefahr zunächst gebannt. Aber die komplette Entwarnung hast du ja noch lange nicht, ne? Ja, du musst die habe ich, natürlich habe ich die noch nicht. Obwohl diese ganze Gewebeproben, die dann noch entnommen wurden, alle dafür sprechen, dass sie den Krebs besiegt haben. Naja, aber dennoch musst du wahrscheinlich jetzt jedes Vierteljahr oder so dich gründlich untersuchen. Ja. Aber das ist hast du Angst, dass da noch doch sich was versteckt hat irgendwie? Gar nicht. Gar nicht. Davor habe ich überhaupt keine Angst. Ich habe eigentlich nur ein Problem damit, dass ich eigentlich im Grunde nicht mehr kann. Ich bin kein Mann mehr. Das fühle ich so. Aber schön ist ja zu hören immerhin, dass dein Freund dich sehr auffängt und dich auch emotional unterstützt. Ja, tut er. Auf jeden Fall. Also dieses, was du gerade geschildert hast, Norbert, das habe ich schon sehr oft gehört und gelesen von Menschen, die so einen Eingriff hinter sich haben. Ja. Und da gibt es ja traurigerweise sehr viele, weil die Prostataerkrankung bei Männern, je älter sie werden, ich glaube, die häufigste Krebsart überhaupt ist. Demzufolge gibt es in ganz Deutschland auch Selbsthilfegruppen von und für Männer, die eine solche Operation hinter sich haben. Hast du mal darüber überlegt, dich vielleicht da irgendwie einer Gruppe anzuschließen? Nee, habe ich noch nicht. Nein. Vielleicht wäre das nicht falsch. Also mein Problem, was ich wirklich merke, mein Freund arbeitet natürlich, ich bin zu Hause und ich fange jetzt an, wirklich durchzudrehen und viel zu trinken und also ich klink aus. So, pass auf, das ist aber... Und das ist das Problem. Ja, das sind Warnsignale, finde ich, aber heftige Warnzeichen. Nicht, dass du jetzt vom Regen die Traufe kommst. Du hast gerade eine Krebserkrankung hinter dir, Gott sei Dank hoffentlich ganz besiegt. Nicht, dass du jetzt in eine schwere psychische Erkrankung oder in Alkoholismus abdriftest. Das darf ja nicht passieren. So, deswegen muss etwas unternommen werden. Entweder du suchst dir Hilfe in Form einer Einzeltherapie, dass du dir einen Therapeuten suchst, oder auch parallel dazu, denk darüber nach, über eine Selbsthilfegruppe. Ich glaube, das ist großartig. Du bist mit Menschen zusammen, die genau, mit Männern zusammen, die genau das Problem haben wie du. Ihr müsst euch nichts vormachen und man kann sich gegenseitig helfen, man hat vielleicht Tipps, was man machen könnte und so weiter. Bist du so ein Typ für so eine Gruppe oder würdest du dich da schämen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, das wären jetzt meine beiden Vorschläge. Die direkte Therapie würden wir dich gerne gleich nochmal kurz im Hintergrund beraten, was da für dich sehr gut wäre. Und einmal gucken wir mal, ob wir für dich vielleicht sogar in deiner Umgebung, wohnst du in einer größeren Stadt? Ja, München. München, ah ja, genau, hast du gesagt. Ja, also perfekt. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher, dass wir da was finden werden. Ja. Weißt du, ich will eigentlich nur mit meinem Anruf hier auch Leute Mut machen, die dieses Problem haben. Und zum Beispiel dieses Trockenwerden, ist eigentlich eine Sache, die kann man, wenn man sich bemüht. Also Trockenwerden meinst du, dass das nicht der Urin so rausläuft? Genau, ja. Dass man wirklich kontinent wird. Und das ist eine Sache, die kann man üben. Und die ist relativ, also wenn man wirklich will, kriegt man das hin. So. Ja. Aber ich sag dir auch nochmal, Norbert, dass ich das absolut verstehen kann, dass man sich irgendwie entmannt fühlt im ersten Moment nach so einer Operation. Und da muss man halt eine neue Haltung für sich finden und eine eigene neue Identität irgendwie auch hinkriegen. Aber das schaffst du. Das haben viele, viele andere auch schon geschafft und die sind damit uralt geworden. Das Verrückte ist ja, dass man sogar einen Orgasmus kriegt. Obwohl man nur einen kleinen Penis hat. Ach so. Das hast du schon ausprobiert. Ja, das funktioniert. Mhm. Ah, gibt es dann auch noch einen Samenerguss? Nee. Das ist der ist ganz trocken. Der ist ganz trocken. Mhm. Ja, da kommt nichts mehr. Ja. Ja. So, Norbert, jetzt... Ich wollte nur Mut machen für Leute, die finde ich sehr nett. Find das ich machen. So. Ja. Und vielen Gruß an eure Crew. Sehr gerne, das finde ich sehr freundlich von dir. Aber wir werden dich gleich nochmal zurückrufen und dir die entsprechenden Informationen noch geben. Ja, das ist sehr lieb. Das machen wir, sehr gerne. Norbert, ich wünsche dir wirklich alles Gute und gute Besserung von ganzem Herzen. Danke dir. Tschüss. Ciao. So, Heidi ist hier, 40. Guten Morgen, Heidi. Oh, jetzt habe ich aber zu schnell Heidi angesprochen. Heidi? Hallo? Ich höre nicht mal irgendwas rauschen. Heidi? Hallo? Nee, da stimmt aber irgendwas mit der Leitung nicht. Dann, hallo, nee, Björn, 35, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, dich höre ich. Björn, um was geht's denn bei dir? Ich habe am Dienstag einen MPU-Termin. Ein MPU, ist das der Idiotentest? Genau. Entschuldige, wenn ich das so sage. Und zwar sagt man ja so, ist ja nicht schlimm. Ja. Ja. Und zwar habe ich einen Unfall gebaut im August 2005. Ja, 2005. Mhm. Was ist das für ein Unfall? Das war ein Autounfall gewesen. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Was war es genau für ein Unfall? Unter Alkohol. Wie viel hattest du getrunken? Ich hatte 2 Promille drin gehabt. Boah. Personenschaden? Nee, nur mein Auto. Warst du verletzt? Nee, auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Wo bist du gegen einen Baum gefahren oder was? Nee, ich kam auf einen Seitenstreifen, der war nass gewesen und darüber wurde ich halt in eine Böschung hochgeschleudert. Warum hast du so hackedicht Auto gefahren? Ja, das zum einen Teil hatte ich, glaube, war ich abends auf einer Geburtstagsfeier gewesen. Naja, und morgens ging es mir dann nicht so gut. Und dann hatte ich halt nochmal was getrunken gehabt. Moment, du warst abends auf einer Geburtstagsfeier, hast dir da schon die Kante gegeben? Mhm. Hast ein bisschen geschlafen? Ja, 5 Stunden. 5 Stunden? Und dann ging es dir nicht gut wegen des Katers? Nicht gut. Und dann hast du wieder getrunken? Und dann hatte ich mir dann halt wieder was getrunken. Was hast du da getrunken? Da hatte ich, glaube ich, 6 oder 7 Flaschen Bier noch getrunken. 6 oder 7 Flaschen Bier am Morgen? Mhm. Und dann hast du dich ins Auto gesetzt? Und dann hatte ich mich ins Auto gesetzt, was ich allerdings hinterher sehr bereut hatte. Ja, bist du bescheuert? Entschuldige. Wie kann man das denn machen? Wie lange hast du den Führerschein schon? Den habe ich seit 95. Seit 95? Mhm. Ist denn für dich nicht auch so, wie das eigentlich sein sollte, absolut tabu, Fahren und Alkohol? Ist mir hinterher. Ja, oder bist du früher auch schon mal mit Alkohol gefahren? Nee, noch nie. Aber an dem Tag hast du es gerade gemacht? An dem Tag. Kannst du es dir im Nachhinein erklären, was da für eine Sicherung durchgebrannt ist? Nee, auch nicht so wirklich. Na, versuch mal, irgendwie muss man das erklären können. Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. 7 Flaschen Bier am Morgen. Ja, das war so ungefähr 10 Uhr. Was? Das war so ungefähr 10 Uhr. 10 Uhr. Und wo bist du, wo wolltest du da hinfahren? Da wollte ich in die Stadt fahren. Und was wolltest du in der Stadt machen? Da wollte ich mir noch Farbe holen und sowas halt zum Arbeiten. Unfassbar. Du hättest verantwortlich sein können für den Tod anderer Menschen. Das ist mir ja auch hinterher auch erst alles dann eingefallen. Abgesehen auch von deinem eigenen Leben, dass du... Mhm. Und du hast 7000, eine ganze Armee von Schutzengeln um dich herum gehabt. Ja, das ist richtig. So, das war 2005. Das war dann 2005. Dann kam es sicher zu einer Verhandlung, einer Anzeige von Seiten ja. der Polizei. Welche Strafe hast du bekommen? Da war ich nicht bei. Das hatte alles mein Rechtsanwalt dann gemacht. Ja. Und da hatte ich dann 8 Monate, hatte ich dann Fahrverbot gekriegt, mhm. eine Sperre und 1200 Geld? Euro dann. Wie viel? 1200 Euro an, 1200 Euro an Geldstrafe. 8 Monate Fahrverbot und Geldstrafe. Mhm. Dann hatte ich dann... Finde ich auch irgendwie noch zu wenig, muss ich sagen. Wenn man sowas Schlimmes gemacht hat, müsste es noch viel härter sein. Ja, ich bin ich ganz rigoros. Also nee, keine Gnade. Nee, das hatte mein Anwalt dann so mit denen dann geregelt. Ja, die Anwälte, die drehen das dann immer irgendwie. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann im März dann gesagt, das geht so nicht weiter. Dann habe ich dann halt einen Entzug gemacht. Aha, du hattest ein Alkoholproblem überhaupt. Ja. Ah, das hast du mir nicht erzählt. 2003 ist halt dann noch mein Vater gestorben. Ja. Das hatte mich dann noch ein bisschen dann ins Loch reingeschmissen. Und halt durch den Unfall hatte ich dann halt auch noch meine Arbeit verloren. Verstehe. Und bist dann noch mehr in den Alkohol reingekommen? Und dann bin ich halt noch mehr abgerutscht. Heute bist du trocken? Und heute bin ich trocken. Und dann bin ich im März 2006, habe ich halt den Entzug gemacht. Ja. Und seitdem war ich dann trocken. Mhm. Und dann war ich dann im August 2006 dann zur MPU. Ja. Und da hatten sie mir mal gesagt, also da brauche ich mir keine Hoffnung zu machen, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nichts nachweisen. Konntest du nichts nachweisen? Nee, ich war ja noch nicht zur Leberwerte weg. Ach so. Ich hatte ja nichts Schriftliches gehabt. Mhm. Und seitdem an habe ich dann für 2 Jahre habe ich jetzt meine Leberwerte gesammelt. Ach so, und die muss man da vorlegen? Die muss man dann da vorlegen. Ach so. Interessant, wusste ich auch nicht. Mhm. Und heutzutage ist das aber jetzt mit Urinproben, weil das halt genauer ist. Mhm. Sag mal, der Führerschein, sagtest du gerade, war 8 Monate weg. Wieso musst du dann... Nee, das war die Sperre. Ach, das war die Sperre. Das war die Sperre. Also in der Zeit hätte ich auch nicht die MBU einreichen hätte können. Ach so, und danach war der aber generell weg, der Führerschein. Danach halt war der weg halt so lange jetzt, bis ich halt meine MBU gemacht habe. Ach, verstehe. Und wenn ich die MBU bestehe... Dann hast du ihn wieder. Dann kriege ich den Führerschein wieder. So, und nächste Woche Mittwoch ist das? Jetzt Dienstag habe ich halt den Untersuchungstermin zur MPU. Ja. Und da habe ich dann halt vom 1.07 bis zum 1.08 hatte ich meine Leberwerte gesammelt. Mhm. Dann hatte ich aufgehört. Mhm. Dann hatte ich das Geld aber noch nicht dafür. Mhm. Und dann hatte ich das 3 Monate später eingereicht. Ja. Dann hatte ich ein Führerscheingespräch. Ach so. Und da hatte ich meine Unterlagen auch mit. Und dann sagte mir halt die gute Frau... Die hat dann in mein Gutachten reingeguckt, mhm. die Empfehlungen, die sie mir da aufgebrummt hatten. Mhm. Die hätte ich nicht und da bräuchte ich mich auch erst gar nicht sehen zu lassen. Und das war's. Also in 3 Minuten war ich fertig mit der Frau. Ja, aber da hat die mir dann für 3 Minuten dann 60 Euro abgenommen. Naja, aber jetzt hast du alles vorbereitet. Und jetzt habe ich dann nochmals ein Jahr wieder meine Leberwerte gesammelt und habe jetzt am Dienstag dann meine MPU. Was heißt das eigentlich ausgesprochen, MPU? Das heißt medizinische, psychologische Untersuchung. Ah ja, genau. Hast du dich ja schlau gemacht, was man genau da machen muss? Ja, das könnte ich, da gibt es verschiedene Seminare, aber dafür wohne ich zu weit weg. Ist das so ähnlich wie eine Führerscheinprüfung oder härter? Härter, das ist der Gutachter, der stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Ach so. Also, wenn er will, kann er das, wie deine Kindheit war und wann du das erste Mal getrunken hast. Ach so, man darf, man füllt nicht nur irgendwelche Bögen aus, irgendwelche Fragebögen, sondern man wird da richtig in die Mangel genommen. Man wird da richtig in die Mangel genommen. Von einer Person oder von mehreren Personen? Nee, nur von einer. Von einer Person. Ist man mit dieser einen Person alleine? Ja, das ist ein Psychologe, ist das. Und der entscheidet das dann auch nach seiner Einschätzung? Das. Auch komisch, ne? Eine Person entscheidet das? Ja, eine Person entscheidet das dann halt, ob du dann mal wieder fahren darfst oder nicht. Und wie lange dauert diese Prüfung? Oder das Gespräch mit dem Psychologen, das dauert eine Stunde. Ja. Na, hat der aber Macht in der Hand. Ja. Der entscheidet. Und wenn das gut läuft, dann kann man sofort wieder fahren? Dann schreibt er sein Gutachten über das Gespräch, wie er mich einschätzt und was ich ihm gesagt habe. Und dann schickt er das einmal an mich und dann einmal an Straßenverkehrsamt. Und wenn das gut, also positiv ist, dann nimmt das mir den Führerschein zu. Und dann darfst du wieder fahren. Und dann darf ich wieder fahren. Und ansonsten... Ja, wenn du jetzt aber durchfällst, was dann? Kannst du es nächstes Jahr nochmal neu machen? Dann könnte ich das nochmal neu machen, aber dann bezahlst du ja wieder. Was zahlst du denn jetzt am Mittwoch für den Test? Man zahlt erstmal 124 Euro, damit sie die Unterlagen freigeben, für den Antrag zu stellen beim Straßenverkehrsamt. Ja. Und dann zahlst du 500 und noch was für die Untersuchung. Das geht natürlich in die Kohle. Kann man das einmal im Jahr machen? Nee, du hast 3 Versuche. 3 Versuche, also wenn die nicht funktionieren, dann ist für immer Schluss. Dann ist Schluss. Also ich meine, ich finde ja grundsätzlich gut, dass die Hürden sehr hoch sind. Denn wenn man, bevor man das machen muss, muss man ja schon ganz schön viel Schuld auf sich geladen haben. Und wahrscheinlich, wenn du da jetzt durchkommst, wirst du der beste Autofahrer der Welt, hoffe ich mal. Ja. Ne? Dann wirst du dich richtig am Riemen reißen. Nee, nur der Psychologe, der hatte dann auch bei mir in das Gutachten mit reingestellt, mit einer Entzugsklinik und dann war ich ja bei einem Suchtberater. Oder bin ich jetzt auch noch. Und er sagt halt nur zu mir, aber was ich da will. Ja, jetzt muss ich unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Ich drück dir einfach die Daumen, dass es klappt und dass alles gut läuft. Okay? Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik malte E-Mails, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.